Meine schutzbefohlene Truppe. War am Anfang die Förderung durch die Bundesregierung noch entscheidend, so ist die SWP heute längst eine öffentlich-private Veranstaltung. Das Geld kommt von den großen Konzernen, deren Chefs denn auch in den Aufsichtsorganen der SWP sitzen. Seite an Seite mit Bundestagsabgeordneten aller vertretenen Fraktionen. Der Einfluss durch Geheimdienstleute und Militärs ist heute nicht mehr so stark sichtbar. Am Anfang stand der SWP noch der umstrittene NATO-General Hans Speidel vor, der die SWP als meine schutzbefohlene Truppe bezeichnete. Speidel war in seinem Vorleben einer der schneidigsten Generäle Hitlers und stieg nach dem Krieg zum obersten Befehlshaber der NATO-Truppen in Europa auf. Zu Speidels Zeiten herrschte in der SWP noch eine konspirative Grundstimmung. Man arbeitete nicht bei der SWP, sondern man war bei der SWP und entwickelte einen Esprit de Corps, gepflegt auch durch Feiern und Feste, einig, wenn es um Verteidigung nach außen ging. Mittlerweile haben die SWP-Leute ihre Katakomben verlassen. Spätestens seit 1968 weht bei der SWP ein etwas anderer Wind. In einer flachen Hierarchie unterhält die SWP ein Gravitationsfeld von unzähligen, ziemlich unmilitärischen Experten, die im Bedarfsfall schnell Expertise liefern können, wenn die Bundeskanzler Rat brauchen. Es ist dabei vollkommen egal, wo im politischen Spektrum der Autor angesiedelt ist. Gefragt sind unvoreingenommene Einschätzungen der Lage in den entferntesten Ecken der Welt und nicht ideologisch gefärbte Traktate. Gleichzeitig bleibt die Anbindung an hochrangige NATO-Ebenen erhalten durch die jährlich stattfindende NATO-Review-Conference, in der knallharte Rechte wie Michael Stürmer das Sagen haben. Transatlantiker gegen Gaullisten. Jetzt haben wir die vier Hauptakteure der transatlantischen Arbeit in Deutschland der 50er und 60er Jahre vorgestellt. Ein transatlantischer Honoratiorenclub und drei Thinktanks, die durch persönliche Bande miteinander verknüpft sind, machen sich auf den Weg zu einer politischen und kulturellen Hegemonie. Der Transatlantizismus hat allerdings in den 60er Jahren noch die Vorherrschaft in Deutschland errungen. Immer wieder macht die Sowjetunion Angebote, einer Wiedervereinigung Deutschlands unter der Bedingung der außenpolitischen Neutralität zuzustimmen. Frankreichs Präsident de Gaulle wiederum will ein unabhängiges Europa der Vaterländer, das den USA unabhängig und selbstbewusst entgegentritt. Zu diesem Zweck lädt der französische General Adenauer ein, bei seiner Nuklearstreitmacht einzusteigen und Washington die lange Nase zu zeigen. De Gaulle kommt 1962 auf Staatsbesuch nach Deutschland, hält vor Menschenmassen bejubelte Freundschaftsreden und unterzeichnet mit Adenauer einen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag. Die Sympathieoffensive des amerikanischen Präsidenten Kennedy ein Jahr später, mit der berühmten Berliner Rede, ist eine direkte Antwort auf de Gaulles Deutschlandbesuch, um den General auszustechen. Zudem sperrt sich de Gaulle gegen einen Beitritt Großbritanniens in die ehemalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG, weil er, sicher nicht zu Unrecht, in Großbritannien einen politischen Vorposten der USA sieht. Die US-Eliten sind beleidigt. Der frühere Hochkommissar in Deutschland, Lucius Clay, überreicht den gekränkten US-Oligarchen eine Ergebnisadresse von 19 hochgestellten deutschen Persönlichkeiten, darunter neben Hermann Josef Abs, Theodor Heuss und Peter von Siemens auch Willy Brandt, Fritz Erler, Heinrich von Brentano und der feingeistige Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker. Die Allianz mit Amerika ist zum Axiom der Nachkriegsphilosophie Deutschlands geworden. Niemand und sicherlich kein verantwortungsvoller deutscher Politiker würde es wagen, diesen Eckstein unserer Sicherheit zu schwächen. Niemand würde es wagen. Das klingt ganz schön bedrohlich. Dieses Manifest wird in der US-Presse veröffentlicht. Und der Bankier Gotthard von Falkenhausen, von 1961 bis 1978 Vorsitzender der Atlantikbrücke, schreibt einen Leserbrief an die Washington Post. Er fordert dort, dass der deutsch-französische Vertrag die deutschen Verpflichtungen innerhalb der NATO und seine Verbindungen mit den Vereinigten Staaten nicht beeinträchtigt. Aber die Anbindung Deutschlands an die USA ist noch umstritten. Es sind bemerkenswerterweise gerade die Exponenten des linksliberalen Flügels, die besonders leidenschaftlich für die amerikanische Weltordnung kämpfen. Allen voran Willy Brandt und Helmut Schmidt. Die Vertreter eines unabhängigen Europa finden sich dagegen gerade im rechten Lager von CDU und CSU. Allen voran der 87-jährige Bundeskanzler Konrad Adenauer, immer noch fit wie ein Turnschuh. Das fortgeschrittene Lebensalter des alten Fuchses wird nun aber gerne betont, um ihn endlich zum Rosenzüchten in sein Haus nach Rhöndorf wegzuloben. Adenauers Nachfolger wird Ludwig Erhard, und der hat nichts mehr im Sinn mit de Gaulle. Stattdessen besucht Erhard US-Präsident Johnson auf seiner Ranch in Texas. Und der Dicke lässt sich unter dem Gejohle des Publikums einen Cowboy-Hut aufsetzen. Doch 3 Jahre später muss auch Erhard gehen. Zum einen, das hatten wir ja schon erörtert, ist nun ein bisschen Neo-Keynesianismus an der Reihe. Zum anderen hat Erhard die Gunst der Amerikaner eingebüßt, weil diese nämlich plötzlich von den Deutschen verlangen, dass sie die Kosten der amerikanischen Besatzungstruppen in Deutschland übernehmen sollen. Ein in der Geschichte nicht unüblicher Tribut der Unterworfenen an die Sieger. Doch Erhard will keine weiteren Tribute mehr an den großen Bruder aus Amerika zahlen. Stattdessen kommen jetzt mit Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt 2 Mitglieder der transatlantischen Netze an die Macht. Der bundesweit völlig unbekannte Kiesinger wird der verdatterten Öffentlichkeit anstelle des bisherigen Außenministers und Kronprinzen Gerhard Schröder oder des Fraktionschefs Rainer Barzel vor die Nase gesetzt. Kiesinger und Brandt überweisen die Tributzahlungen für die Besatzungstruppen an die USA, ohne mit der Wimper zu zucken. Der angeblich so linke und liberale SPD-Chef Willy Brandt als Außenminister kommt gut klar mit dem konservativen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, der es in der Nazi-Hierarchie immerhin zum stellvertretenden Rundfunkchef unter Propagandaminister Goebbels gebracht hat. Kiesinger und Brandt gehören schließlich zum engeren Kreis der Atlantikbrücke. Mit der überwältigenden Zweidrittelmehrheit ihrer großen Koalition aus CDU, CSU und SPD setzen sie die Notstandsgesetze in Kraft. Darin wittern weite Kreise der Bevölkerung allerdings Potenziale, die Demokratie mit einem Federstrich zu erledigen. Es kommt zur Entstehung der außerparlamentarischen Opposition, weil zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik der Eindruck entsteht, dass es im Bundestag womöglich längst keine Opposition mehr geben könnte, sondern einen durch alle Parteien durchgängigen Konsens über sämtliche Grundsatzentscheidungen. Zwar spielt die FDP unter ihrem Vorsitzenden und späteren Bilderberg-Präsidenten Walter Scheel ihre Rolle als Oppositionspartei ganz gut und lehnt die Notstandsgesetze ab, jedoch höhlen die FDP-Innenminister in den 70er Jahren die bürgerlichen Grundrechte weiter aus. Aber selbst die grimmigsten Kritiker aus der außerparlamentarischen Opposition ahnen nicht einmal im Traum, welche inneren Bande die Vertreter aller Bonner Parteien zusammenhalten. Die transatlantischen Elitenetzwerke nämlich. Die neue Ostpolitik ganz im Sinne der USA. Bei den Bundestagswahlen 1969 ist für Goebbels ehemaligen Radiomann Kiesinger der Traum vom Kanzlersein ausgeträumt. Kiesinger ist bislang neben Helmut Kohl der einzige Bundeskanzler, der durch Volksentscheid abgewählt wurde. Die neonazistische NPD verfehlt den Einzug in den Bundestag knapp. Und so haben SPD und FDP, zumindest im Parlament, eine hauchdünne Mehrheit der Mandate zur Regierungsbildung. Atlantikbrückenmitglied Brandt und der Bilderberger Walter Scheel gewinnen schnell die Herzen der Bundesbürger mit ihrer neuen Ostpolitik. Die immer noch kriegsmüden Deutschen sind zutiefst dankbar, dass der Kalte Krieg jetzt endlich der Vergangenheit angehören soll. Was aber ist auszusetzen an der Ostpolitik? Im Prinzip gar nichts, wenn sie denn ehrlich gemeint wäre. Die neue Ostpolitik war schon lange in den USA konzipiert worden. Sie bahnte sich schon an, als Kissinger die Doktrin der massiven Vergeltung durch die der flexiblen Antwort ersetzte. Zu den flexiblen Antworten gehört ja auch, miteinander zu verhandeln. Und die USA wechselten ihre Haltung gegenüber der Sowjetunion immer wieder. Zunächst wurde die Sowjetunion bekämpft. Dann wurde sie das Saudi-Arabien der 20er und 30er Jahre. Dann im Kalten Krieg der böse Feind, mit dessen Hilfe man den militärisch-industriellen Komplex aufbauen konnte. Aber immer wieder, wenn die Sowjetunion mit ihren verkalkten Apparatschicks kurz vorm Kollaps stand, eilten die US-Unternehmer, allen voran Averell Harriman, herbei und boten Rettungsmaßnahmen an. Kredite und Technologietransfer von allen Dingen. Nachdem Kissinger als moderne Wiedergeburt Metternichs den kommunistischen Block in 2 Teile gespalten hatte, konnte man mit China und der Sowjetunion getrennt prima Geschäfte machen. Der Weltmarkt war mittlerweile so angewachsen, dass man auch die kommunistischen Länder als neue Kunden und gleichzeitig billige Rohstofflieferanten mit einbeziehen musste, wollte man nicht den Kollaps des Weltmarktes riskieren. Ein weiteres Motiv für die Entspannungspolitik ergab sich aus der Interdependenztheorie. Würde man die schützende Zellhaut des kommunistischen Nationalstaats durch Handel und Wandel durchbrechen, dann würde irgendwann auch der rote Zellkern schmelzen und der Kommunismus ganz von selber dem Kapitalismus Platz machen. Halbkommunistisch geht eben genauso wenig wie halbschwanger. Das also war der Hintergrund der neuen Ostpolitik. Und deswegen waren es gerade die linksliberalen Kräfte in Westeuropa und federführend die sozialdemokratischen Regierungen, die ganz im Sinne der neuen transatlantischen Strategie Kontakte mit dem Ostblock knüpften. Die berühmte Formel »Wandel durch Annäherung« des Transatlantikers und Brandstrategen Egon Bahr bekommt in diesem Zusammenhang eine andere, ihre eigentliche Bedeutung. Gewandelt wird nicht unsere Beziehung zum Osten, sondern vielmehr der Osten selber. Die Konservativen konnten gar nichts anderes machen, als gegenzuhalten. CDU und CSU waren mit den vertriebenen Verbänden symbiotisch verbunden und konnten, rein rhetorisch, nicht anders als gegen die Ostpolitik zu stimmen. Nur Walter Leisler-Kiep von der CDU und späterer Vorsitzender der Atlantikbrücke stimmte für die Ostverträge. Das hinderte ja auch die CDU-CSU nicht, selber als Regierungspartei die Ostpolitik weiterzuführen. CSU-Rechtsaußen und Honecker-Jagdgenosse Franz Josef Strauß fädelte sogar noch 1983 einen Megakredit ein, der den Konkurs der DDR um einige Jahre hinauszögern sollte. Die Transatlantiker sitzen jetzt an den Schaltstellen der staatlichen Macht und damit an den Zapfhähnen der öffentlichen Gelder des deutschen Volkes. Damit beginnt nach der Phase des Anschubs von außen und der Gruppenbildung nach innen die zweite Etappe. Jetzt geht es darum, die ganze Gesellschaft Schritt für Schritt mit diskreten Netzfäden zu durchziehen und einen Nachwuchs heranzuzüchten, der die Unterwerfung unter den amerikanischen Radikalkapitalismus für die natürlichste Sache der Welt hält und gar nicht weiß, dass es je eine andere Ordnung der Gesellschaft gegeben haben könnte. Die gut erzogenen Kinder der Amerikaner. Sanfte Macht beruht auf dem Vermögen, die politische Tagesordnung auf eine Weise zu bestimmen, welche die Präferenzen anderer formt. Im privaten Leben wissen kluge Eltern, dass ihre Macht über die Kinder größer ist und länger dauert, wenn sie mit den richtigen Überzeugungen und Werten erzogen haben, als wenn sie sich auf Hiebe, Taschengeldkürzungen oder die Beschlagnahmung der Autoschlüssel verlassen hätten. CFR-Chefideologe Joseph S. Nye. Eine hochkarätige Gesellschaft lauscht am 5. Juni 1972 im Sanders Theater ergriffen und befriedigt den Worten des deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt. Der ehrwürdige Saal inmitten der Elite-Universität Harvard diente bereits Winston Churchill und Martin Luther King als Bühne. Der Bundeskanzler hat gerade ein von der CDU-Opposition eingefädeltes Misstrauensvotum im Bonner Bundestag überstanden. Der unfaire Umsturzversuch seiner politischen Gegner beschert Brandt eine bislang ungeahnte Beliebtheit. Und auch hier, im Zentrum US-amerikanischer Gelehrsamkeit, wird Brandt seine Beliebtheit gleich zu erhöhen wissen. Er hat ein großes Geschenk mitgebracht. Nämlich 150 Millionen deutsche Mark. Aus deutschen Steuergeldern finanziert. Es ist nun 25 Jahre her, dass über Deutschland und etliche andere Länder Westeuropas das Füllhorn von Geldmitteln aus dem berühmten Marshallplan ausgeschüttet wurde. Großzügig hatten die Amerikaner den Deutschen nach dem entscheidenden Kinnhaken wieder auf die Beine geholfen, mit Investitionsgeldern, aber im Zusammenhang mit dem Marshallplan auch mit Lebensmittelpaketen. Es ist tatsächlich eher selten, dass die Kriegsverlierer vom Sieger nicht restlos geplündert, gedemütigt und gebrandschatzt wurden, sondern Hilfe bekamen. Und 1972 ist der Westteil Deutschlands zu einer mächtigen Wirtschaftsnation aufgestiegen. Und so mancher Bundesbürger stellt die Frage, ob die Amerikaner denn immer noch mit gigantischen Besatzungstruppen in der Bundesrepublik bleiben müssen. Doch Atlantiker Brandt beschwört die Amerikaner in Harvard: In dieser Phase des Wandels ist Amerikas Gegenwart in Europa nötiger denn je. Die Formen des amerikanischen Engagements können sich ändern. Aber ein Rückzug würde ein Grundgesetz unseres Friedens abrupt beenden. Das wäre gleichbedeutend mit Abdankung. Und damit unsere amerikanischen Freunde gerne in Deutschland bleiben, verkündet Brandt, was mit den 150 Millionen D-Mark aus dem deutschen Volksvermögen geschehen wird. Die Amerikaner sollen mit dem Geld eine Stiftung gründen, die politische Analysen erstellt und Studenten unterstützt. Das alles im Geiste der transatlantischen Freundschaft. Der Name der in Washington angemeldeten Stiftung soll die Beziehung zwischen Deutschland und dem Marshallplan in sich bergen. German Marshall Fund of the United States, kurz GMF. Die Deutschen wollen keine Mitsprache bei der inhaltlichen Gestaltung der Stiftungsarbeit. Es ist eben ein Geschenk, ein kleines Dankeschön für die Starthilfe von 1947. Tatsächlich haben die Amerikaner die Deutschen nicht zu dieser Gabe drängen müssen. Der Harvard-Hochschullehrer Guido Goldman bittet den deutschen Finanzminister Alex Möller um eine kleine Spende für sein Forschungsprojekt. Möller erklärt nach Rücksprache mit Brandt dem verdutzten Goldman, man wolle nicht kleckern, sondern gleich klotzen. Und der Deutsche Bundestag stimmt dieser Gabe von 150 Millionen D-Mark trotz der mit harten Bandagen geführten Grabenkämpfe rund um das Misstrauensvotum gegen Brandt einstimmig zu. Die USA-Lobby hat den Bonner Apparat mittlerweile perfekt im Griff. Der German Marshall Fund of the United States soll mit den Jahren zu einer wichtigen Säule der sanften Macht in Deutschland werden. Auch hier sind die Anfänge bescheiden mit 4 hauptamtlichen Mitarbeitern und deutsch-amerikanischen Studienreisen, die in Washington als Kaffeefahrten bespöttelt werden. Doch im Jahre 2001 verfügt der Fund über ein Stiftungskapital in Höhe von 215 Millionen Dollar und kann im selben Jahr 12,7 Millionen Dollar ausschütten. Der GMF gründet 1981 die marktradikale Kaderschmiede mit dem Namen Institute for International Economics. Das Marshall Memorial Fellowship sponsert 8-wöchige Bildungsreisen für Nachwuchsführer im Alter zwischen 25 und 35 Jahren. Dazu gibt es Zuschüsse für Studierende, die wissenschaftliche Abhandlungen über transatlantische Beziehungen schreiben. Der Geldsegen aus Germany reißt nicht ab. Helmut Kohl und alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages, also auch die frisch gewählten Parlamentarier der Grünen-Fraktion, stimmen im Dezember 1985 einer Gabe von 40 Millionen Dollar an den GMF zu. Und im November 2000 stimmen alle Abgeordneten einer Schenkung in Höhe von 15 Millionen D-Mark an die Washingtoner Stiftung zu. Also müssen neben den Grünen auch alle Abgeordneten der PDS diesem Transfer zugestimmt haben. Der Mauerfall und der Zusammenbruch des kommunistischen Ostblocks weisen dem German Marshall Fund of the US ganz neue Tätigkeitsfelder zu. Bereits vor dem Mauerfall unterhielten die GMF-Leute Kontakte in die DDR und zur polnischen Gewerkschaftsbewegung Solidarność. Der damalige GMF-Präsident Frank Loy? Nur 2 Organisationen engagierten sich in Osteuropa, um die Demokratie voranzubringen. Das George Soros Open Society Institute und der GMF. Das kann der GMF auf Dauer nicht alleine schultern. Also fungiert der GMF vornehmlich als Ideengeber. Die Stiftung bestimmt, in welchem Land die amerikanische Vorherrschaft mit welchen Mitteln durchgesetzt werden kann. In Ungarn entsteht auf diese Weise die Democracy After Communism Foundation. In Serbien ein Balkan Trust of Democracy. In Rumänien der Black Sea Trust. Es ist immer das gleiche Muster. Der Marshall Fund bringt das Know-how und ein bisschen Geld sowie Kontakte mit. Die Leute vor Ort eröffnen ein Büro, engagieren Mitarbeiter aus der Region und die Regierung des Gastgeberlandes sorgt für eine langfristige Finanzierung der neuen Stiftungen durch Steuergelder. Mit einem Minimum an Startgeldern geht eine Lawine von Gründungen in der Region los. Die Software amerikanischer Governance verkörpert sich durch die Geld- und Machtmittel aus der Region. Heute ist aus Willy Brandts Jubiläumsgeschenk eine mächtige Institution geworden. Die Fangarme des German Marshall Fund reichen weit nach Osten, in die Türkei, in den Kaukasus, ja sogar nach Indien und China. Die Vermittlung der neuen Kader im Osten läuft über dieses Netzwerk. Ein Büro in Brüssel steht dagegen für den Anspruch des GMF, auch bei der Europäischen Union ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. EU-Bürokraten wie Javier Solana und José Manuel Barroso gehen dort ein und aus, wie auch US-Präsident George Bush II. Der German Marshall Fund betrachtet sein Brussels Forum als entscheidende dritte Säule der transatlantischen Absprachen neben der Münchner Sicherheitskonferenz und dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Das innovative Gesprächsformat in lockerer Runde, die nicht öffentlichen, off the record, Nachtsitzungen bis über das Frühstück hinaus und die hochrangigen Nachrichtenmacher führten zu einer internationalen Medienbeachtung und einem höheren Ansehen für den GMF als irgendetwas, was die Organisation jemals zuvor unternommen hatte. Die Themen reichten über die gesamte Bandbreite der transatlantischen Agenda und einschließlich Energiesicherheit, Mittleren Osten, Wirtschaft und Handel, Terrorismus und kulturelle Identität. So muss im Jahre 2006 denn auch die neue Kanzlerin in Washington bei der Einweihung des neuen GMF-Domizils anwesend sein und mit ihr eine Abordnung des Deutschen Bundestages. Als Fellows, also Leute mit Rechercheauftrag, sind schon der ehemalige Weltbankchef Robert Zoellick oder der Neokonservative Robert Kagan in den Genuss der GMF-Förderung gelangt. Der Kotau der Europäer von Nixon. Doch zurück in die 70er Jahre. Willy Brandt wird sein kleines Dankeschön von 150 Millionen Mark auf Dauer nicht vergolten. Es ergeht ihm, wie bereits seinen Amtsvorgängern. Der Weg zur Macht wird erleichtert durch exzellente Beziehungen zur amerikanischen Machtzentrale. Doch im Kanzleramt wird ihm dann klar, dass er ja vielleicht auch Deutschland ein Stück weit verpflichtet ist. Adenauer war entfernt verschwägert mit John McCloy und Adenauer pries seine Freundschaft mit dem US-Außenminister John Foster Dulles, dem Mann mit der massiven Vergeltung. Das hielt den Bundeskanzler jedoch nicht davon ab, sich de Gaulle stark anzunähern und die transatlantische Bande zu lockern. Erhard will von de Gaulle nichts wissen, ist aber irgendwann auch nicht mehr bereit, die ständig erhöhten Schutzgeldforderungen der Amerikaner noch weiter zu bedienen. Die Umstände des Machtverlustes von Willy Brandt wiederum verdienen mysteriös genannt zu werden. Brandt erklärte am 5. Mai 1974 seinen Rücktritt als Bundeskanzler. Angeblich war der Sozialdemokrat zurückgetreten, weil der DDR-Spion Günter Guillaume einer seiner wichtigsten Berater gewesen war. Dass Guillaume nicht rechtzeitig enttarnt wurde, dafür sind nach menschlichem Ermessen doch wohl eher die westlichen Geheimdienste verantwortlich zu machen. Dort hätten Köpfe rollen müssen, nicht im Kanzleramt. Man kann an dieser Stelle an die Überlegungen Brzezinskis erinnern. Demzufolge knüpfen die USA viele Netzwerke weltweit, um sich ein Vasallensystem zu schaffen, das im Fall einer Schwächung der amerikanischen Macht die Pax Americana am Leben erhält. Seit dem Zweiten Weltkrieg war der amerikanische Anteil an der Weltwirtschaft von 50% auf 20% abgesunken. Und wie ein störrisches Kind, das, wenn es ein Spiel verliert, wütend mit den Füßen aufstampft und schreit, »Das giltet nicht!« So wollten auch die Amerikaner nichts mehr von ihrem geliebten Freihandel wissen, sobald die Attraktivität ihrer eigenen Waren auf dem Weltmarkt dahinschwand. Weil Deutschland den amerikanischen Markt mit Waren »Made in Germany« überrannte, erzwangen die Amerikaner eine künstliche Aufwertung der D-Mark um 16%, damit deutsche Waren auf dem US-Markt um 16% teurer wurden. Und weil die USA im Vietnamkrieg Geld ohne Ende versenkt haben, sollen die Deutschen für die US-Besatzungstruppen in Deutschland bezahlen und dann auch noch den Fuhrpark der Army in Deutschland auf eigene Kosten reparieren lassen. Und um den großen Bruder aus Übersee friedlich zu stimmen, kauft die Bundesregierung noch für 1,2 Milliarden Dollar Rüstungsgüter aus den USA, die sie nicht unbedingt benötigt. Als im Oktober 1973 in Palästina der Yom Kippur-Krieg ausbricht, stellt sich die US-Regierung bedingungslos hinter Israel. Die westeuropäischen Regierungen bewahren dagegen Neutralität. Sehr zum Missfallen von US-Präsident Nixon und seinem Außenminister, dem CFA-Chefideologen Henry Kissinger. Letzterer droht den Europäern mit dem Abzug der Besatzungstruppen. Kanzler Brandt wird im April und erneut im September 1973 zum Rapport bei Nixon einbestellt. Und Brandt ist nicht mehr länger brav. Das selbstbewusste Auftreten des Friedensnobelpreisträgers Brandt, der Begriffe wie emanzipierte Partnerschaft und regionale Eigenverantwortung verwendete, förderte nicht das Verständnis zwischen den beiden Staatsmännern. Der Konflikt zwischen der US-Administration und einigen europäischen Regierungen, insbesondere der Frankreichs, eskaliert im Jahre 1974 weiter. Die Araber wollen mit den Europäern gute Geschäfte machen, aber nicht mit den USA, was diesen natürlich sehr missfällt. US-Außenminister Kissinger ist wütend, weil die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft sich am 7. März 1974 mit ihren arabischen Kollegen treffen wollen, ohne ihn gefragt zu haben. Ein feindseliger Akt sei das, schäumt Kissinger. Er eilt am 3. und 4. März zu Brandt und Scheel. Nach dieser Unterredung treffen sich die Europäer nicht mehr mit den Arabern. Und die europäischen Außenminister müssen in einer außerordentlichen Versammlung in Schloss Gymnich im Rheinland am 20. und 21. April 1974 ihre Extra-Hausaufgaben erledigen. Als Ergebnis kommt die sogenannte Gymnicher Formel heraus. Die EG-Außenminister einigen sich darauf, dass künftig bei Themen, die von den USA als wichtig angesehen wurden, Konsultationen mit den USA unabwendbar sein würden. Unabwendbar klingt nicht gerade nach Partnerschaft. und der Hofchronist der Atlantikbrücke, Ludger Kühnhardt, sieht in der Gimnicher Formel faktisch eine Anerkennung der amerikanischen Führungsrolle in der westlichen Bündnisstruktur. Die Gimnicher Formel beinhaltet zwar keine festgeschriebene Pflicht, die USA zu konsultieren, mittlerweile zahlt sich aber die transatlantische Netzwerkarbeit aus. Frankreich lehnt es nun ab, die USA wegen der arabisch-europäischen Gespräche um Erlaubnis zu fragen, woraufhin Deutschland und Großbritannien diese Gespräche gar nicht mehr durchführen wollen. Frankreich als europäischer Rivale der USA ist geschwächt, denn Staatspräsident Pompidou ist am 2. April gestorben. Und so wird dann die Atlantische Deklaration eine endgültige Festschreibung der Gimnicher Formel. Am 26. Juni 1974 im Beisein von Präsident Nixon in Brüssel von allen EG-Staaten und den USA unterschrieben. Nixon kann in diesem Juni doppelt zufrieden sein. Denn der selbstbewusste Willy Brandt ist als Kanzler zurückgetreten. An seiner Stelle unterschreibt der kantige Helmut Schmidt die Atlantische Deklaration. Und Schmidt wurde in Washington als Atlantiker geschätzt. Als Nachfolger Pompidous wählen die Franzosen Valéry Giscard d'Estaing ins Präsidentenamt. Schmidt und d'Estaing verstehen sich außerordentlich gut und beide sind der Regierung in Washington außerordentlich zugetan. Walter Scheel wechselt ins Amt des Bundespräsidenten. Neuer Außenminister wird Hans-Dietrich Genscher, der zusammen mit Schmidt einen raueren Ton gegenüber Moskau anschlägt. Neue Gesichter für eine neue Politik, nämlich die Politik des Verzichts auf eine eigenständige europäische Außenpolitik. Entscheidend dafür ist die Beeinflussung der deutschen Politik durch unzählige USA-orientierte Lobbyorganisationen in Deutschland. Die deutsche Regierung hat dafür gesorgt, dass ab 1973 Großbritannien in die Europäische Gemeinschaft aufgenommen wird. Großbritanniens Außenpolitik ist traditionell deckungsgleich mit der Außenpolitik der USA. Nun können Großbritannien und Deutschland das immer wieder eigenwillige Frankreich in die Zange nehmen. Die Lobbyorganisationen für die Interessen der USA werden immer zahlreicher. Sie gruppieren sich um den Kern der bestehenden vier strategischen US-Gruppen Atlantikbrücke, American Council on Germany, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und Stiftung Wissenschaft und Politik. Hinzu kommen jetzt die Deutsche Atlantische Gesellschaft, DAG, die Körber-Stiftung und das Aspen-Institut. Tod in Neapel. Ein Jahr nach der Gründung der Bundeswehr 1955 und deren Eintritt in das westliche Verteidigungssystem der NATO heben einige Freunde des Westbündnisses die Deutsche Atlantische Gesellschaft aus der Taufe. Deren Gründung wird von einem Kriminalthriller überschattet. Anfang Mai 1957 schleppt sich ein fein gekleideter Herr aus Deutschland mit letzter Kraft in ein erbärmliches Vorstadtkrankenhaus von Neapel. Die Ärzte diagnostizieren Malaria perniciosa. Am 2. Mai verstirbt der Deutsche an Niereninsuffizienz, also schwerer Vergiftung. Der deutsche Konsul in Neapel, Karl Josef Partsch, eilt herbei. Denn bei dem mysteriösen Toten handelt es sich um den Bundestagsabgeordneten und Adenauers früheren Kanzleramtschef Otto Lenz. Lenz wollte zusammen mit Geheimdienstchef Gehlen und dem Ex-Nazi-Juristen Hans Globke ein Superministerium installieren, das die optimale Aushorchung der Bundesbürger und deren Bearbeitung durch Regierungspropaganda gewährleisten sollte. So viel Machtanmaßung brachte dem forschen Lenz den Hass der anderen CDU-Fürsten ein. Und Lenz wurde zum einfachen Bundestagsabgeordneten heruntergestuft. Lenz betrieb im Verteidigungsausschuss die Anschaffung eines in der Schweiz gebauten Schützenpanzers vom Typ HS-30. Als Rechtsanwalt vertrat er zudem die Herstellerfirma eben dieses Schützenpanzers, Hispano-Suiza. Die Panzer haben nie funktioniert. Ein Bundestagsuntersuchungsausschuss sowie Recherchen der Zeitschrift Der Spiegel lagen nahe, dass Otto Lenz für seine Partei, die CDU, einen Spendenscheck in Höhe von 36 Millionen Schweizer Franken und für sich selber einen Scheck in Höhe von 3,25 Millionen Schweizer Franken von der Firma Hispano Suiza entgegengenommen haben muss. Wie er das bewerkstelligt hat, in der Pension auf der Vulkaninsel Ischia von Neapel, wo er unter falschem Namen logierte, bevor er sich zum Sterben in die arme Schluckerklinik in Neapel schleppte, wird man nie aufklären können. Denn sämtliche Akten und persönliche Korrespondenzen sind verschollen. Die Analogie zum Fall Barschel ist frappierend. Während sich Lenz so vehement für die Anschaffung eines vollkommen ungeeigneten Schützenpanzers einsetzt, betreibt er mit demselben Eifer die Gründung der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, DAG. Dieser Verein soll die Einbindung der neuen Bundeswehr in das Bündnissystem der NATO propagandistisch und lobbyistisch unterstützen. Die DAG ist im Gegensatz zur Atlantikbrücke überhaupt nicht elitär. Man kann dort Mitglied werden oder auch deren Veranstaltungen besuchen. In diesem Verein werden Soldaten, Reservisten, Politiker, Journalisten und Rüstungsunternehmer zusammengebracht. Die DAG zählt heute 3.700 Mitglieder und verfügt in jedem Bundesland über eine Zweigstelle. So offen die DAG auch für Publikum ist, so schwer ist es, etwas über Geschichte und Struktur zu erfahren. Immerhin wissen wir, dass auf den unglückseligen Otto Lenz im Jahre 1957 der CSU-Politiker Richard Jäger als Präsident folgt. Und Jäger bleibt bis 1990 an der Spitze der DAG. Nebenbei ist Jäger noch für ein Jahr Bundesjustizminister, später dann stellvertretender Bundestagspräsident und führendes Mitglied der klerikal-konservativen Organisationen Abendländische Bewegung und Europäisches Dokumentations- und Informationszentrum, CEDI. Für die DAG wertvoll ist Jäger in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages von 1953 bis 1961. Zwischen 1996 und 2006 steht der CDU-Politiker Ruprecht Polenz der DAG als Präsident vor. Als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde kennt er sich zudem im Nicht-NATO-Areal gut aus. Als Mitglied im ZDF-Fernsehrat kann Polenz für den Rüstungsverein Lobbyarbeit betreiben. Unlängst schlug Polenz vor, Russland durch den Kaufboykott russischen Öls in die Knie zu zwingen. Angesichts unserer großen Abhängigkeit von russischen Rohstoffen ein nicht eben intelligenter Vorschlag. So intelligent, als wenn ein Zuckerkranker für das Verbot von Insulin eintreten würde. Seit 2006 steht der CSU-Politiker Christian Schmidt der DAG vor. Er ist seit Februar 2014 unser Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Aber eigentlich kommt Schmidt aus dem Rüstungsmilieu. Denn von 2005 bis 2013 war Schmidt parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, bevor er kurzfristig Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wurde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat lediglich der Parteien-, Konfessions- und Regionalproporz eine Rolle gespielt. Denn zuerst wurde Schmidt Amtsvorgänger Friedrich wegen seines absolut undiplomatischen Herumgeholzes in der sensiblen Datenschutzaffäre vom Innenministerium in das Landwirtschaftsministerium weggelobt. Dort holten ihn die Schnitzer als Innenminister ein. Und unter einem geringfügigen Vorwand musste Friedrich zurücktreten. Nun brauchte man jemand auf dem Posten, der Friedrichs Eigenschaften nachbilden konnte. Gesucht wurde ein CSU-Mitglied aus Franken, das zudem evangelischer Konfession ist. Da ist Christian Schmidt der perfekte Klon von Hans-Peter Friedrich. Auch Schmidt ist Franke und Protestant. In den seltensten Fällen werden Bundesminister nach dem Kriterium der Fachkompetenz ausgewählt. Doch die Domäne von Christian Schmidt dürfte nach wie vor die Verteidigungspolitik sein. Im Präsidium der DAG wird Schmidt flankiert von dem Militär- und Rüstungslobbyisten Werner Dornisch. Dieser hatte sich als Soldat bis in das Hauptquartier der NATO hochgedient, um dann Präsident der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik zu werden. Zudem war Dornisch im Vorstand der Diehl-Stiftung, einem bedeutenden Rüstungsunternehmen, und ist noch immer Vorstandsmitglied in der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik. Des Weiteren finden wir im Vorstand der DAG den ehemaligen Wehrbeauftragten Klaus Naumann, der zudem langjähriges Mitglied der Atlantikbrücke ist, sowie seinen Nachfolger als Wehrbeauftragter Reinhold Robbe. Von den rechten Sozialdemokraten des Seeheimer Kreises gehört hier der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs dazu. Für die Grünen ist Omid Nuripur dabei, Christian Lindner und Aba Nuripur für die FDP. Und in den Medien hat die DAG auch immer ihre Gesichter und Stimmen. Werner Sonne ist bekannt als ehemaliger Moderator des ARD-Morgenmagazins. Und die Hörer des Deutschlandfunks sind gut vertraut mit der scheinbar stahlgewittergehärteten Stimme von Rolf Clement. Clement ist beim Radio Spezialist für Wehrfragen. Im Verteidigungsministerium fungiert Clement als Mitglied des Beirates für innere Führung. Es ist nicht bekannt, dass Clement im Radio jemals hätte durchblicken lassen, dass er eine wichtige Rolle bei der DAG spielt. Also eigentlich nicht als unabhängiger Journalist spricht, sondern als Lobbyist des militärisch-industriellen Komplexes. Karl Lammer schließlich sitzt im Präsidium der DAG. Gleichzeitig ist er das persönliche Verbindungsglied zum internationalen Dachverband der DAG, nämlich der Atlantic Treaty Association, kurz ATA. Lammers ist deren Präsident. Und weil die jungen Leute von heute sich nur ungern in kollektivistische Gruppierungen wie die Bundeswehr einfügen lassen wollen, hat die DAG im Jahre 2006 noch eine Nachwuchsorganisation, die Youth Atlantic Treaty Association, kurz YATA Germany, gegründet. Der Philanthrop mit den Zigarettendrehmaschinen. Ziviler kommt die in Hamburg ansässige Körperstiftung daher. Wie im Fall der Rockefeller Foundation möchte der Stifter seine zu Lebzeiten nicht immer unumstrittenen Leistungen vergessen machen durch eine philanthropische Stiftung. Kurt A. Körber stieg in Dresden während des Zweiten Weltkriegs zum Direktor einer Fabrik auf, die zunehmend der Rüstung zuarbeitete. Dankenswerterweise arbeitet die Körber-Stiftung die Vergangenheit ihres Gründers offensiv auf. So wissen wir heute, dass Direktor Körber im Krieg auch Zwangsarbeiter in seinem Werk beschäftigt hat. Nach dem Krieg baute Körber in Hamburg eine Maschinenfabrik auf. Die meisten hergestellten Maschinen dienen der Produktion von Zigaretten. Das hat natürlich mehr als ein Geschmäckle, an dem elenden Lungentod von europaweit jährlich 700.000 Mitmenschen prächtig zu verdienen. Die Körber-Stiftung wurde 1959 gegründet, verfügt heute über 526 Millionen Euro Stiftungskapital und kann jedes Jahr 17 Millionen Euro ausschütten. 70 feste Mitarbeiter betätigen sich in Hamburg und Berlin. Es werden Aktivitäten in Wissenschaft und Kultur angeregt. Dazu kommen politische Tagungen und Seminare. Motto: Personen aus unterschiedlichen Kulturen zum Dialog zusammenzubringen. Berühmt sind die Bergedorfer Gesprächskreise. Längst schon finden diese exklusiven Gespräche mit handverlesenen Diskutanten und Zuhörern nicht mehr im östlichen Hamburger Stadtteil Bergedorf statt. Der transatlantische Reisetross von Scharniernetzwerkern trifft sich mal in Huangshan, mal in Kairo, Athen oder Teheran mit den Eliten exotischer Kulturnationen. Das hat wenigstens etwas Gutes, wenn die USA-Lobbyisten von Angesicht zu Angesicht mit Russen, Chinesen oder fundamentalistischen Mohammedanern sprechen. Es mutet aber doch etwas makaber an, wenn mit dem Chef der Stiftung Wissenschaft und Politik, Volker Perthes, in der iranischen Hauptstadt Teheran ein Mann mit am Tisch sitzt, der beim New Yorker Council on Foreign Relations die Idee in die Runde geworfen hat, die iranischen Atomkraftwerke mit dem Computervirus Stuxnet kaputt zu machen. Die Kopfgeburt des deutschen Orientalisten wurde von den US-Geheimdiensten in die Tat umgesetzt und führte im Iran zu großem volkswirtschaftlichem Schaden. Vorsitzender des Bergedorfer Gesprächskreises ist übrigens das Ehrenmitglied der Atlantikbrücke Richard von Weizsäcker. Im März 2014 trafen sich die Bergedorfer in Athen unter dem Motto »Aufstieg aus der Krise – das zukünftige Europa«. Angesichts der Selbstmordwelle, die im Zusammenhang mit dem von den Banken angerichteten Elend in Griechenland grassiert, konnten selbst die anwesenden griechischen Freunde der Transatlantiker nicht umhin, auf die sozialen Verwerfungen im Land aufmerksam zu machen. Davon unbeeindruckt fordern die Bergedorfer weitere Strukturreformen, um die EU wettbewerbsfähig zu erhalten. Weiter aus dem veröffentlichten Gesprächsprotokoll. Auf lange Sicht kann Europa nur ein attraktiver und bedeutender Partner der USA sein, wenn es willig ist, mehr in seine Verteidigungskapazitäten zu investieren. Vielleicht haben ja die Europäer andere Interessen, als den Eliten der USA zu gefallen. Und auch wir Deutschen kriegen wieder mal unser Fett ab. Im Falle der Ukraine muss Deutschland beweisen, dass es bereit ist, seinen außenpolitischen Einfluss zu behaupten und seine Bereitschaft zu demonstrieren, seine kurzfristigen wirtschaftlichen und energiepolitischen Interessen zurückzustellen, zugunsten langfristiger europäischer Interessen an Stabilität und Frieden in Europa. Übersetzt aus dem transatlantischen Rotwelsch ins Hochdeutsche: Deutschland soll an den amerikanischen Drohgebärden und Kriegsvorbereitungen teilnehmen und seiner mittelständischen Wirtschaft untersagen, mit Russland Geschäfte zu machen und sein Gas und Öl gefälligst aus amerikanischen Fracking-Lieferungen beziehen, anstatt aus Russland. Die Körber-Stiftung bietet noch eine ganze Palette an politischen Eliteforen. Da gibt es die politischen Frühstücke oder die Körber-Policy-Games. Letzteres sind politische Planspiele, zu denen sich namentlich nicht genannte Spitzenkräfte treffen, sich in verschiedene Mannschaften aufteilen und die geopolitischen Interessen bestimmter Staaten simulieren. Im Mai 2013 trafen sich Spitzenkräfte zum Planspiel mit den Mannschaften von Deutschland, Polen, Russland und USA. Wie werden die genannten Staaten mit der Situation in der Ukraine fertig? Vermutet wurde eine Abspaltung der Westukraine mit nachfolgenden Verwicklungen. Doch diese Planspiele sind von den Ereignissen längst zu Makulatur gemacht worden. Wichtig ist auch bei der Körberstiftung die Nachwuchsförderung. In den Körbernetzwerken werden junge Außenpolitiker mit transatlantischen Alphatieren zusammengebracht. Die Stiftung vermerkt triumphierend, dass sie mit Michael Kellner, einen ihrer Zöglinge, als frischgebackenen Geschäftsführer von Bündnis 90 die Grünen begrüßen kann. Ja, die neuen Grünen umgibt keine Patina von Platz- und Hausbesetzungen oder Sitzblockaden mehr. Die neuen Grünen sind bleich vom Sitzen in nüchternen Sitzungssälen der Finanzeliten und unter dem Stuck feudaler Schlösser. Allgemein kann man bei den transatlantischen Elitegruppen eine gar nicht mehr nur schleichende Militarisierung vermerken. So unterhält die Körberstiftung zusammen mit der Münchner Sicherheitskonferenz den Fohlenstall der Munich Young Leaders. Während der Münchner Sicherheitskonferenz gibt es für die Handvoll Nachwuchsführer aus Europa und Asien eine Menge Gelegenheiten, mit den großen Männern der Sicherheitswelt zu reden. Beispielsweise mit dem französischen Außenminister Laurent Fabius, mit Urgestein Kissinger, mit John McCain, Joe Lieberman oder auch mit Cem Özdemir. Abschließend noch ein Blick in den Stiftungsrat der Hamburger philanthropischen Einrichtungen des Herrn Körber. Vorsitzender ist Thomas Straupa, der Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Der Ökonom profilierte sich als knallharter Marktradikaler. 2005 hat er den Hamburger Appell unterzeichnet. Dort wird der Regierung dringend davon abgeraten, sich gestalterisch in die Wirtschaft einzumischen. Die Löhne der Geringverdiener müssten weiter gesenkt werden. Straupa ist Botschafter der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, kurz INSM, von der noch die Rede sein wird. Außerdem finden wir im Stiftungsrat der Körberstiftung auch noch Peter Frey und Fritz Fahrenhold. Peter Frey ist Chefredakteur des ZDF, zudem im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und Fellow, also freischaffender Dozent, am Münchner Zentrum für angewandte Politikforschung und Beirat in der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Fritz Fahrenhold fungierte in den 90er Jahren als Umweltsenator von Hamburg. Dann wechselte er die Seiten und verdiente richtig Geld bei der deutschen Filiale des Ölmultis Shell, dessen ramponiertes Umweltimage Fahrenhold aufbessern sollte. Fahrenholds grünes Image ist allerdings längst aufgezehrt. Und ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Fahrenhold setzt sich für die Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken ein und tritt jetzt sogar in die Phalanx der Klimaskeptiker ein. Schuld am Klimawandel ist die Sonne und nicht so sehr die Umweltverschmutzung, sagt Fahrenhold. Die UNO-Klimabehörde IPCC ist seiner Ansicht nach von Greenpeace und WWF hypnotisiert. Im April 2011 war Fahrenhold sogar Gastredner beim Europäischen Institut für Klima und Energie, kurz EIKE. Die Balkanstrategen von Schwanenwerder. Um einiges bekannter ist in der Öffentlichkeit bereits das Berliner Aspen-Institut. Dazu trug wesentlich Jeffrey Gatman bei, der von 2001 bis 2007 Direktor des Instituts war. Er hielt die verbindliche Vorgabe aller transatlantischen Einrichtungen nicht ein, sich aus parteipolitischen Streitigkeiten herauszuhalten. Denn Gatman stammt aus dem Milieu ultrarechter Denkfabriken der USA und vertrat lautstark die Positionen der Bush-Regierung. Das geht nun gar nicht, denn Funktionsträger transatlantischer Organisationen haben sich aus dem Parteienhader von Demokraten und Republikanern herauszuhalten. Jeffrey Gatman arbeitete vor seiner Berliner Zeit beim rechtsextremen American Enterprise Institute und prahlte mit seiner engen Verbindung zu Kriegsmaklern wie Richard Perle, Paul Wolfowitz oder John Bolton. Gerne holten ihn die deutschen Medien herbei, damit er mal so richtig für den Irakkrieg und gegen Bundeskanzler Schröder rüpeln und damit den Adrenalinspiegel der Zuschauer und die Einschaltquoten nach oben drücken konnte. So mancher Transatlantiker atmete erleichtert auf, als Gatman beim Aspen-Institut abmusterte. Allerdings hatten Gatmans Ausritte zur Folge, dass das Aspen-Institut in der deutschen Öffentlichkeit zum Inbegriff amerikanischer Ignoranz und Arroganz mutierte. Aufgrund dessen strich der Berliner Senat dem Aspen-Institut einen öffentlichen Zuschuss von 500.000 Euro pro Jahr. Jedoch bezuschussen Wirtschaftsministerium und Außenministerium das private Institut weiterhin mit 1 Million Euro per annum. Das Berliner Aspen-Institut ist ein Ableger des Aspen Institute im gleichnamigen Wintersportort im US-Bundesstaat Colorado. Der aus Deutschland eingewanderte Chicagoer Unternehmer Walter Papke wollte einen Ort der Besinnung schaffen, wo Unternehmer über die wichtigen Dinge des Lebens nachdenken konnten. Humanistische Bildungsinhalte sollten dem Unternehmerleben gehaltvolle Tiefe geben. Schon 1949 veranstaltete Päpke jenes Goethe-Symposium in Aspen, an dem später auch der uns schon bekannte Arnold Bergstresser mitwirkte. Wie so oft, von den hehren Absichten der Gründer ist nicht viel übrig geblieben. Das Aspen Institute ist längst ein Kristallisationspunkt der sanften Macht, Soft Power, der USA geworden. In mittlerweile 9 Ländern unterhält das Aspen Institute Filialen. 1974 gründete der uns schon als Wächter von Geheimdienstgeldern bekannte ehemalige Direktor der Ford Foundation, Shepard Arthur Stone, die Berliner Aspen-Filiale in Berlin-Schwanenwerder, da, wo früher die Villa von Joseph Goebbels stand. In der unmittelbaren Nähe zum Ostberliner Ufer trafen sich Vertreter aus West und Ost in vertraulicher Runde unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ansonsten veranstaltete Stone in der Zeit seiner Präsidentschaft bis 1988 insgesamt 270 Tagungen und Seminare. Um das Berliner Institut noch ein wenig zu unterfüttern, trug er selbst 2,5 Millionen D-Mark für die Shepard-Stone-Stiftung bei. Besonders begabte junge Wissenschaftler kommen seit 1983 in den Genuss des Academic Scholarship Program, eines Stipendiums, mithilfe dessen man an der prestigeträchtigen Kennedy School of Government in Harvard die Kniffe amerikanischer Regierungskunst erlernen kann. Verglichen mit der Körber-Stiftung und dem Marshall Fund ist das Berliner Aspen-Institut allerdings mit seinen 5 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen ein Zwerg. Auch Vorstand und Kuratorium protzen nicht mit den ganz großen Namen. Hier findet man eher unbekannte Vertreter großer Finanzhäuser und weniger prominente Professoren. Dennoch betreibt auch das Aspen-Institut Außenpolitik mit hochrangigem Personal, allerdings thematisch begrenzt auf den wilden Balkan. Hinter den Mauern des Instituts treffen sich einmal im Jahr Außenminister aus Deutschland, USA, Österreich und Ungarn mit den Außenministern der aus der Bundesrepublik Jugoslawien hervorgegangenen Zwergstaaten. Hier ist Außenpolitik bereits privatisiert worden. Keine demokratische Kontrolle überwacht diese Geheimdiplomatie. Wenn die politischen Schwergewichte die schwachbrüstigen Vertreter der Kleinstaaten in die Zange nehmen, geschieht das ohne jede demokratische Rechenschaftspflicht. Genau wie im Falle von German Marshall Fund und Körber Stiftung entstehen in aller Stille Strukturen, die den demokratisch legitimierten Staat irgendwann vollständig ablösen könnten. Wohl um das Aspen-Institut vom Ruch einer kolonialen Agentur zu befreien, hat man im Herbst 2013 zum ersten Mal einen Deutschen zum neuen Direktor gemacht, nämlich den Journalisten Rüdiger Lenz. Lenz arbeitete bei ARD und RIAS Berlin, bevor er 1999 Bürochef der Deutschen Welle in Washington wurde. Der Medienmann hat viele wertvolle Kontakte geknüpft. Beispielsweise ist er im Vorstand des German-American Business Council, einem Treffpunkt von Unternehmern aus Deutschland und USA. Er ist Mitglied im amerikanischen Ableger der Atlantischen Initiative, die in diesem Buch noch vorgestellt wird. Und wen wundert's, er ist Mitglied in der Atlantikbrücke. Der Pressemann ist in den deutschen Medien gut vertreten. Allein von Oktober 2013 bis zum Juni 2014 erschien er 10-mal in den großen Medien. Dabei wird er in seiner eher zurückhaltenden Art den Boden wiedergutmachen, den Gärtner verspielt hat. Dezente Kritik am Stil der USA, um daraufhin sofort wieder das Mantra anzustimmen, das tangiert natürlich nicht unsere Freundschaft mit den USA.